kann nur die Karten erläutern. Man kann zwischen den einzelnen Karten halt nur irgendwie Zusammenhänge sehen, aber das eigentlich passieren soll halt im Kopf der Leute passieren. Also halt im Grunde genommen bin ich von dem bildlich gesehen ein lustiger Nase. Hm? Ein lustiger Nase. Mhm. Was ist denn aber der Nase? Was ist denn der Magier? Der Magier ist ein Ernst. Ja, ich bin schon ernst. Ja, wir sind bei diesem Anfang. Ja. Sympathisieren mit dem, der gilt auch in dem, da die Nummer. Wo steht denn? Da. Mühe. Echt die Mühe. Das ist Anfang und das Ende. Das heißt, bevor der Magier ein Magier ist, ist er nah. Und am Ende seiner Entwicklung ist er auch. Das ist ein Kreis. Das große Arkane läuft echt im Kreis und er ist so der Wendepunkt. Bevor der Magier ist, vom Ende seiner ganzen Entwicklung, die halt mit der Welt endet, ne? Ende von seiner Entwicklung ist er auch wieder nah. Also für mich sind da schon persönliche Sachen gelaufen, wo ich mich früher, ja, die ich halt in dem Sinn, wenn ich mit dem Wort loslassen konnte, wenn ich das so machen. Mhm. Und da hätte ich mich früher dran verbissen, weil da ist es für mich auch in einigen Sachen nur noch schlimmer geworden als das besser. Und da dachte ich auch, das Böse aus dem Grunde, was da passiert ist, halt auch schon als Lehrer. Und bisher glaube ich, ja, von dem, was so passiert ist, dass ich so dieses Lächeln halt doch schon wieder zurückbringt. Mhm. Und dann habe ich so ganz gutes Gefühl. Und auch das mit dem Alleinsinn und dort raus halt die Lehre gewinne oder wie der da dort, das hat schon voll zugetroffen. Mhm. Also halt wegen mir dann konkret schon auf Frau zu gucken, aber auch zu wissen, okay, du musst jetzt deinen Weg gehen. Mhm. Und wenn die will mitgehen, soll sie mitgehen und wenn nicht, dann soll sie es lassen. So halt. Und nicht, ich brauche jetzt eine Beziehung oder so. Mhm. Sondern wenn sie kommt, dann kommt sie. Wenn sie nicht kommt, kommt sie auch. Denke ich mal auch. Ja. Also war konkret, war schon eine Frau da gewesen. Und wo ich dann nachher an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, okay, wenn sie jetzt, also es war irgendwo so Sommer, dann wieder auseinander, dann hat sie gesagt, sie geht jetzt weg und ein total wirres Gespräch gehalten, so in die Richtung, wenn, ah ja gut, wenn du jetzt, wenn du in der Saarbrücke kommst, mit mir zusammenziehst, dann ist alles klar und ich glaube, ich muss nicht ziehen mit jemandem zusammen, ne? Und dann so dieses Ding war, ja, entweder meldet sie sich jetzt oder nicht. Und sie hat sich seitdem die anderen nicht gemeldet. Okay, dann soll ich sie auch jetzt nicht mehr. Wobei ich halt, wenn es so will, schon, die hätte halt keine Schöne mal rumbiegen. Also, wäre sie einfach gewesen. Weil dann endet es gerade wieder ein Chaos. Mit jemandem zusammen zu wohnen, halte ich mich unbedingt für das Leichteste. Ah ja, zumal ja halt irgendwie schon jemand drin ist mit Kind und allem Pipapo. Mhm. Und dann von dort wegziehe ich, obwohl ich ja dann schon ein halbes Jahr mit der zusammengelebt habe. Aber dann nochmal was Neues und das wäre einfach totaler Quatsch gewesen. Das ist cool. Mhm. Weil ich habe mich ja noch gar nicht gefunden. Ich bin ja eigentlich weggegangen, um mich nochmal zu finden. Wenn ich das finde, konnte ich in dem Sinne nur. Hast du gewusst? Ich habe mir das von mir dann mal überlegt. Irgendwie gewusst, aber nicht. Ja. Es kommt jetzt Stück für Stück kommt jetzt alles raus, wer Papa ist. Das ist echt toll, ja. Wer ist Mama? Wir wohnen in Berlin. Ja. Das habe ich in Berlin alles gemacht. Hast du doch gelacht. Ja, das ist mal schon schwer gefallen, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist für mich das Interessante, ich bin auch mal gefragt, ich bin mir als Papa, ich bin hier in Berlin. Das ist für mich das Interessante, ich bin auch mal gefragt.